In der SPD wurden die Stimmen, die laut über die Veränderung der Arbeitslosenhilfe nachdachten und damit immer eine Kürzung meinten, bis Mitte der 90er Jahre noch sehr solide unterdrückt. Dennoch wurde das Klischee vom Sozialschmarotzer immer mehr zum Bestandteil der allgemeinen Wahrnehmung. Es gäbe inzwischen Sozialhilfeempfänger der dritten Generation, schrieb ein Autor im Spiegel und wies darauf hin, dass Sozialhilfe plus Schwarzarbeit den Menschen besser ernähre als normale Erwerbsarbeit. Anstatt aber zu kritisieren, dass ein Großteil der Menschen für normale Erwerbsarbeit zu gering bezahlt wurde, kritisierte man die Armen dafür, dass sie arm waren. Natürlich gab es auch andere Stimmen unter den Sozialforschern, die klarmachten, dass Sozialschmarotzerei kein echtes Problem sei, sondern dass schlicht Arbeitsplätze fehlten. Aber das Klischee war in der Welt und wurde immer mächtiger.